1d. Herr Olbrich, wir haben sehr unterschiedliche Antworten gehört. Was sagen Sie dazu? Ja, wie gesagt, zunächst ist nichts falsch daran, sein Leben verbessern zu wollen. Gesünder, entspannter oder auch leistungsfähiger zu sein. Das sind erstmal legitime Wünsche. Problematisch wird es, wenn die Selbstoptimierung das ganze Leben bestimmt. Wenn unsere Erwartungen an uns selbst so hoch werden, dass wir sie nicht mehr erfüllen können, dann sind wir frustriert, machen uns selbst Vorwürfe und werden unglücklich. Dabei ist es normal, nicht perfekt zu sein. Jeder Mensch will manchmal auch einfach mal faul auf dem Sofa sitzen. Mit einem fettigen Hamburger in der Hand, das muss man sich ab und zu erlauben. Die ständige Selbstoptimierung kann ja manchmal negative Folgen haben. So nehmen, wie wir im letzten Beispiel gehört haben, immer mehr Studierende Ritalin, um besser lernen zu können. Richtig. Alexei sagte, dass er sich Sorgen gemacht hat, abhängig zu werden. Das sind sehr begründete Sorgen. Nicht nur in solchen Extremfällen, wenn Menschen zu Medikamenten greifen. Denn letztlich besteht bei jeder Form von Optimierung immer auch die Gefahr der Sucht. Auch wer zum Beispiel zu viel Sport treibt, kann süchtig oder abhängig werden. In Ihrem Buch beschreiben Sie noch weitere Gefahren. Sie argumentieren, dass Selbstoptimierung sogar einsam machen kann. Wie kann man das verstehen? Das übertriebene Streben nach Perfektion kann das soziale Umfeld wie Freunde oder Familien stark belasten und Beziehungen sogar zerstören. Stellen Sie sich vor, Sie würden mit jemandem zusammenleben, der nicht mit Ihnen zusammen kochen und essen will, weil er bestimmten Ernährungsgewohnheiten folgt. Vielleicht fängt er irgendwann sogar an, Ihre Ernährung zu kritisieren. Ich bin relativ sicher, dass Ihnen das irgendwann auf die Nerven geht und die Beziehung belastet. Warum ist Selbstoptimierung dann trotz all dieser Gefahren gerade so ein großer Trend? Wie kommt es denn dazu, dass viele Menschen nicht einfach mit sich zufrieden sind? Ich glaube, in vielen Fällen liegt es daran, dass wir nicht auf uns selbst hören. Die Werbung sagt uns, wie wir aussehen sollen. Aus Hollywood-Filmen lernen wir, wie das Glück funktioniert und dass attraktive, fitte, erfolgreiche Menschen ein besonders gutes Leben führen. Und am Arbeitsplatz gelten Werte wie Motivation, Leistungsbereitschaft und Verantwortung. Wer nach Feierabend noch Überstunden macht, ist scheinbar besonders motiviert. Und bei diesen ganzen Einflüssen von außen kommen wir oft gar nicht mehr dazu, darüber nachzudenken, was wir selbst eigentlich wollen und brauchen und wer und wie wir sein wollen. Würden Sie also sagen, dass Selbstoptimierung als Trend eine Erfindung der Wirtschaft ist? Ja, nun, so weit würde ich nicht gehen. Aber natürlich verdienen viele Unternehmen gut an diesem Trend. Denken Sie nur an all die Lifestyle- und Self-Care-Produkte, Vitamine, Superfood, Nahrungsergänzungsmittel, Sportartikel und Fitness-Tracker, Yoga- und Meditationskurse und all die unzähligen Apps. Das ist ein riesiger Markt. Die Wirtschaft verstärkt den Trend, ist aber nicht die Ursache. Die liegt in der Psychologie der Menschen. Zum einen im, wie ich schon sagte, sehr menschlichen Wunsch nach Perfektion, zum anderen darin, dass Menschen sich immer mit anderen vergleichen. Welchen Tipp haben Sie denn für Menschen, die übertrieben versuchen, sich zu optimieren? Zunächst mal, wir sind Menschen, keine Maschinen. Wir müssen nicht immer perfekt sein und sollten aufhören, nach Perfektion zu streben. Es ist in Ordnung, mal ein Bier trinken zu gehen, anstatt einen Halbmarathon zu laufen. Wir sollten unser Leben nicht in Zahlen messen oder alles protokollieren. Glück ist eine Frage der Qualität, nicht der Quantität. Und was Lebensqualität bedeutet, das muss natürlich jeder für sich beantworten. Das kann zum Beispiel sein, das Leben genießen und mit dem zufrieden sein, was man hat und wie man ist. Mein zweiter Tipp: nicht immer nur an sich selbst denken. Es kann auch glücklich machen, wenn man etwas für andere tut oder etwas zusammen mit anderen erlebt. Denn geteiltes Glück ist doppeltes Glück.